Es ist interessant, die Gleichnisse Jesus vom Sämann und vom Unkraut unter dem Weizen, vom Reiche Gottes und seine Rede über das Weltgericht auf seine rassenpolitischen Anschauungen hin zu prüfen. Ihn selbst hat der arische Ahne als seinen Sohn, das ist als reinen Arier, in die Welt geschickt, um die Werke des Teufels, der Menschentierrassen, zu zerstören. Siehe 1. Johannes 3,8. Denn verflucht ist jedermann, der am Holze hängt, das heißt, der sich mit Niederrassigen vermischt. Galiläa 3,13. Davon zeugen drei im Himmel, im Arierreich: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und diese drei sind eines. Das heißt, von der Wahrheit und Notwendigkeit der christlich-arischen Gesinnung und Rassenzucht sprechen die Vergangenheit der arischen Rasse, der Vater, ihre Gegenwart, der Sohn, und die Zukunft, der Heilige Geist. Die Deutung von dem katholischen Priester Lanz Liebenfels, Ostarter Bücherei Nummer 78, Seite 4 und Nummer 82, Seite 9, und von den ario-christlichen Mystikern. Schon aus den vorstehenden wenigen Stichproben ist zu ersehen, was das Alte und Neue Testament eigentlich bedeuten und wie großartig und erhaben die wirkliche Lehre Jesu Christi ist. Die modernen Anthropologen und Rassenforscher müssen an Jesu ganz auf wissenschaftlicher Grundlage ruhenden Lehre ihre helle Freude haben. Sie lässt seinen gewaltigen Geist ersehen, der alle menschlichen Erkenntnisse umfasste. Wäre sie so armselig auszulegen, wie dies noch heute allgemein geschieht, dann hätten ihn die Hebräer nicht verfolgt. Weil sie aber fürchteten, er werde die arische Rassenlehre der germanischen Bevölkerung vermitteln und sie zum Befreiungskampf gegen die hebräischen Mischlinge aufrufen, darum musste er sterben. Es sei hier zum Vergleich daran erinnert, wie ängstlich das Judentum und seine Helfershelfer in Presse und Parlament den Rassegedanken bekämpfen. Das Judentum weiß, dass es verloren ist, wenn die Rassenzuchtlehre Christi im Volke bekannt wird. Eine Reihe von Vorkämpfern für den völkischen und Rassezuchtgedanken wurden deshalb aus dem Wege geräumt. Dem berühmten Anthropologen Lapouge in Frankreich, von der dortigen jüdisch-jesuitischen Regierung eine weitere Veröffentlichung seiner Forschungen untersagt. Wer nach dem angegebenen Geheimschlüssel Jesu, dessen wirkliche esoterische Lehre durchforscht, so zum Beispiel die prächtigen Episteln St. Johanni, der wird zu dem Schlusse kommen, dass sie und damit die wahrhaft christliche Religion eine erhabene arische Rassenkultreligion ist, die durch Reinzüchtung des arischen Blutes den heroiden Menschen zur Gottähnlichkeit und Gottes Kindschaft bringen soll. Die Bibel steht somit im starken Gegensatz zur jetzigen Theologie und Pädagogik, die beide die irrige materialistische Meinung vertreten, die Tugend sei lehrbar, der Mensch könne durch Lehre ins Himmelreich kommen. Bibel und Rassenkunde dagegen sagen, der Mensch müsse gut gezüchtet werden. Die Bibel enthält uralte arische Weisheit, die von den Anthropologen und Rassenforschern erst in den letzten Jahrzehnten wieder mühsam entdeckt wurde. Sie kennt die ungeheuren politischen und wirtschaftlichen Vorteile und moralisch-religiösen Wirkungen der Rassenreinzucht und will aus der Religion ein rassenhygienisches Institut zum Wohle des arisch-germanischen deutschen Volkes machen, dem die Welt verheißen ist. Siehe 5. Mose 7 und 28, wenn es die arischen Rassengesetze hält und die Menschentiere schonungslos ausrottet. Das ist das Hauptgeheimnis der Bibel. Wäre die Bibel nicht ein rassenhygienisches und rassenpolitisches Buch und das hohe Lied auf den arischen Gottmenschen, so hätten die rassestolzen Goten das Christentum nicht angenommen. Es ist bedeutsam, dass die Bibelübersetzung des Ulfilas später von christlichen Priestern absichtlich verstümmelt wurde, um den eigentlichen Sinn der Bibel nicht erkennen zu lassen. Niemand hat das Geheimnis der Bibel eher begriffen als das mit schlauem Geschäftsgeist ausgestattete Judentum, das im Geheimen die in der arischen Bibel geforderte Rassenzucht in der schärfsten Weise durchführte und dadurch die Weltherrschaft erlangte. uns Arier aber durch Geschichtsfälschungen, durch Einflüsterungen falscher Ideen von Gleichheit aller Menschen, Völkerversöhnung, Völkerverbrüderung, Internationalisierung und durch Unterdrückung des rassischen und völkischen Bewusstseins zu seinen Sklaven macht. Während es uns so unser kostbares Erbe stahl, betrug es uns fortgesetzt, indem es die Bibel fälschte und durch die Presse und durch die in seinem Banne liegende christliche Kirche uns seit 2000 Jahren einredet, dass alle Menschen gleich und unsere Nächsten seien, dass wir alle Menschen, auch die Tiermenschen und Hebräer, wie uns selbst lieben sollen, damit letztere ungestört ihre Raub- und Herrschaftspläne verfolgen können. Die jüdischen Führer sind sich der ungeheuren Tragweite der Rassenpolitik gar wohl bewusst. Einem ihrer bedeutendsten Männer, dem englischen Ministerpräsidenten de Israeli, entschlüpfte das wichtige, wissenschaftlich einwandfreie Geständnis: Die Rasse ist der Schlüssel zur Weltgeschichte. Den jüdischen Rabbinern ist die wahre Bedeutung der Bibel und ihre Geheimsprache gar gut bekannt. In ihren Geheimschriften, insbesondere im Talmud, ist viel davon zu finden. Im Talmud werden wir Arier als Tiere, als Tiermenschen, als Schweine, als Boches bezeichnet, während doch in den arischen Schriften die Hebräer damit gemeint sind und Jesus sie ausdrücklich als Kinder des Teufels bezeichnet, das ist, als Nachkommen der Tiermenschen. Darum gehörten sie auch in Indien zu den Parias, das ist, Ausgestoßenen und Unreinen, mit denen die Arier jede Berührung mieden. Aus den geheimen Schriften der Arier haben sie auch deren Kenntnis der okkulten Kräfte, der Magie, sich angeeignet und diese geschäftlich verwertet. Ist es nicht auffallend, dass das deutsche Volk förmlich hypnotisiert war, als es 1918 die Waffen wegwarf, sich wehr- und willenlos dem Feinde überlieferte und seit Jahren tut, was ihm sein jüdischer Hypnotiseur befiehlt? Das ist die in der Bibel verdammte und den Juden in der Kabbala gelehrte schwarze Magie, während die Arier nur die weiße Magie anwenden, das ist die Kenntnis der okkulten Kräfte zum Wohle der arischen Menschheit. Siehe die Krankenheilungen Jesu. Die alte Schlange lebt somit durch Täuschen und Betrügen anderer Völker. Alle arisch-germanischen Staatsgründungen sind an ihr zugrunde gegangen. Nun ist sie bis zum Kern des Germanentums, bis zur Arierwiege selbst vorgedrungen, um es durch seine niederrassigen Henkerscharen zu vernichten. Der Weltkrieg sollte ein gewaltiger Germanenpogrom, eine Bartholomäusnacht größten Stiles für das Germanen- und Deutschtum werden. Wehe ihm, wenn jene Bibelfälschungen und der Betrug an uns Ariern erkannt wird und damit die Quelle allen Leides für das deutsche Volk. Die Schlange wird ihrem im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen angedeuteten Schicksal nicht entrinnen. Schlotternd vor Angst fürchtet sie die Aufdeckung des Bibelgeheimnisses, denn dann ist ihr Untergang besiegelt. Heulend und zähneklappernd wird sie nach Christi Wort in die ewige Pein gestoßen werden. Wie die Kirche zu dem göttlichen Geheimnis der biblischen Rassenethik und Rassenpolitik steht, haben wir bereits in vorhergehenden Abschnitten angedeutet. Hier noch einiges.